Und nun lasst uns weiter die Apostelgeschichte betrachten. Wir sind jetzt im 17. Kapitel, immer noch bei der zweiten Missionsreise des Apostel Paulus. Silas begleitete ihn und auch Timotheus wurde mitgenommen auf diesem Wege. Nun musste aufgrund der Verfolgung immer wieder der Apostel Paulus in die nächste Stadt, in den nächsten Ort gebracht werden. Und auch das ist Gottes Wille, auch das ist Gottes Führung, dass wir uns nicht immer an einem Platz fest etablieren, sondern senden lassen, wohin der Herr will. Denn das Evangelium soll an alle Plätze der Welt kommen, zu allen Orten. Und so wurde der Apostel Paulus von einer Stadt zur anderen gebracht oder von einer Region zur anderen. Und wir wissen, dass er eigentlich in Asien bleiben wollte. Er wollte Asien mit dem Evangelium erfüllen, aber der Geist Gottes rief ihn nach Europa. Und somit wurde die Mission in Mazedonien begonnen, in Philippi, ging dann weiter durch Griechenland und natürlich auch Rom und Spanien, so lesen wir es in der Bibel, waren davon mit erfüllt. Es heißt hier im 17. Kapitel ab Vers 16 bis Vers 21, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, das heißt also auf Silas und Timotheus, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was du für eine neue Lehre bringst, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, die auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Das klingt ja alles sehr aktuell, denn auch in unserer Welt ist das ja so, nicht? Das Haschen immer nach neuen Infos. Es gibt ja sogenannte Konferenzchristen, die von einer Konferenz zur anderen fahren, die wollen immer nur was Neues hören. Ja? Immer was Neues hören und das gibt manchmal Schwierigkeiten, ihnen auch wirklich was Neues mitzuteilen. Auch im Missionswerk Mitternachtsruf, dem wir ja doch schon so lange angehören, waren die Forderungen auch immer wieder in den Versammlungen. Was gibt es denn Neues? Wie sieht denn das in der Welt jetzt aus im Lichte der Bibel? Also, manchmal bei unseren Israelreisen, also da wurde es mir recht schwer, weil die Leute eigentlich nicht in der Heiligung leben wollten mit Jesus, sondern immer was Neues wissen wollten. Und sie wollten immer nur alles so richtig eingeordnet wissen von der Bibel her, warum das Tal so heißt, warum das so und so ist. Und dabei stritten sie im Bus, wer am Fenster sitzen darf. Da dachte ich, na, das muss ja nun mal zuerst aufhören, bevor man hier weitere Erkenntnisse aufnehmen möchte. Ja? Aber so ist der Mensch, er will immer was Neues hören, statt sich in dem, was er gehört hat, zu etablieren. Natürlich, ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der muss sowieso immer Neues suchen. In der Hoffnung, dass er in diesem Neuen das findet, was ihm noch fehlt. Nämlich die Geborgenheit und den Frieden und die gesicherte Zukunft. Ob in der Gemeinschaft mit den Brüdern oder allein, war Paulus stets ja ein Missionar. Überall ein Missionar. Von Beröa wurde er ja verabschiedet, weil nämlich von Thessalonich auch die ungläubigen Juden kamen und ihn verfolgten und anklagten. Und dann hat man ihn schnell verabschiedet und einige Brüder ihm zur Seite gegeben, die ihn nach Athen begleiteten. Allerdings Timotheus und Silas blieben noch zu Beröa, sollten später nachkommen. Er zog also weiter die Missionsstraße. Paulus hörte niemals auf, missionarisch tätig zu sein. Er war von der frohen Botschaft der Erlösung durch das Kreuz Christi so stark erfüllt und bewegt, dass er nicht anders konnte, als überall dem missionarischen Gedanken Raum zu geben, Menschen brauchen Christus. Er selber war ja ein Verfolger der Christen gewesen und merkte dann später, wie wichtig die Erlösung in Jesus Christus ist und dass nicht nur er es braucht, sondern alle brauchen, auch die Verirrten, auch die, die meinten, Gott zu dienen und religiös sein zu sollen, aber doch den Frieden durch Golgatha nicht haben. Denen musste er das Evangelium sagen und so schrieb er ja auch später an Timotheus diese Wahrheit, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will doch, dass allen Menschen geholfen wird, und zwar in welcher Weise geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der echten Wahrheit kommen. Das ist die Hilfe, die echte Wahrheit. Ja, die Wahrheit nämlich, dass Gott seinen Sohn sandte, um uns zu erlösen, weil es notwendig war, den Menschen zu erlösen. Wir wissen, ohne Jesus Christus, ohne sein Leiden und Sterben, wären wir noch in unserem alten Leben gefangen und hätten keine Hoffnung auf die Zukunft im himmlischen Reich. Wir würden immer noch auf der Suche sein, so wie viele Menschen um uns herum auf der Suche sind nach Glück, nicht? Ja, das Highlight jetzt, die Europameisterschaft, ist ja für viele wie so eine Lebenserfüllung. Und dann kann man lange darüber diskutieren und reden und dann macht man sich vor, als ob man ein Stück Leben hat. Und wenn das dann vorbei ist und abebbt, dann ist alles wieder beim Alten. Und so gibt es viele Dinge, die man sich in das Leben hineinzieht von Woche zu Woche, nur um so zu tun, als ob man Leben hat. Aber es ist ja immer eine Form des Lebens, die aufhört. Ganz im Gegenteil zu dem Evangelium. Das hört nie auf. Jesus Christus ist durch die Kraft des Heiligen Geistes bleibend in den Gläubigen. So hat er es gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, der Tröster, der bleibt bei euch. Das heißt, ihr habt das Leben Tag und Nacht, 24 Stunden und von Woche zu Woche. Ihr braucht nicht nach einem neuen Leben Ausschau zu halten. Es ist immer da. Ja, und das fehlt ja den Menschen. Aber sie sollen zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Beständiges Leben. Juden und Heiden teilte er also diese gute Nachricht von Ort zu Ort mit. Er ging ja immer zuerst in die Synagoge. Immer in die Synagoge, weil dort Menschen zu finden waren, die bereits eine Vorbereitung zum Empfang des Evangeliums bekommen haben. Sie kannten Mose und die Propheten. Und Jesus hat ja auch gesagt, lass sie Mose und die Propheten hören. Wenn sie denen glauben, dann werden sie auch glauben, dass jemand von den Toten auferstanden ist, dann werden sie auch mir glauben. Nicht? Und deswegen ging er immer zuerst zu diesen Glaubensbrüdern des alten Bundes und wollte ihnen sagen, jetzt hat sich das erfüllt, worauf ihr ja hofft, wovon Mose und die Propheten sprachen. Allerdings, wir lasen auch im Rahmen der Apostelgeschichte, dass gerade die, die es ja am besten wissen hätten müssen, dass die oft zu Verfolgern wurden des Evangeliums. Dass immer nur ein kleiner Teil darauf einging und sagte, danke, jetzt haben wir endlich das empfangen, worauf wir so lange gewartet haben. Die anderen waren entweder verblendet, auch das beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, dass es hier eine Verblendung gab für einen Teil Israels, aber andere waren einfach unwillig. Und die Unwilligkeit äußerte sich darin, dass sie nicht sagen konnten, das verstehen wir nicht, das wollen wir nicht, sondern sie wurden Akteure im Sinne der Verfolgung. Sie wurden handgreiflich. Sie haben den Apostel gesteinigt. Sie wollten ihn töten. Das ist also eine Form des Nicht-Wissens von Dingen, sondern ablehnend. Darum sagte der Herr Jesus auch einst zu den Pharisäern in Jerusalem, ich sehe, ihr wollt überhaupt gar nicht zu mir kommen. Ihr wollt nicht. Ihr wollt euch entschuldigen, dass ihr nicht könnt, aber ihr wollt nicht. Ich sehe es genau in eurem Herzen. Und die, die nicht wollten, aber hätten gekonnt, die wurden zu Verfolgern. Das ist auch bis zum heutigen Tag so, dass Menschen, die das Evangelium verstehen und auch sehen vielleicht an anderen, dass das Evangelium gute Wirkung zeigt, Frieden gibt, aber es selber nicht annehmen wollen, weil sie bei dem bleiben wollen, was sie vorher schon als Leben für sich erkannt haben, werden dann oft zu Verfolgern und Schmähern, verlästern die Leute, ne? So wie es uns ja auch schon passiert ist, ich habe es ja öfter gesagt, ihr seid ja ganz verrückt, ja? Das heißt, am liebsten hätten sie uns geschlagen, aber da haben sie noch ein bisschen Zurückhaltung geübt, aber mit Worten haben sie uns geschlagen. Einfach, weil sie merkten und sie mussten sehen, das ist eigentlich ein besseres Leben. Manche haben das später eingestanden und haben das später dann gesagt, ja, wir haben gesehen, da hat sich so vieles verändert, zum Guten, besser geworden. Aber zuerst erstmal feindlich, ja? Juden und Heiden teilte er also diese gute Nachricht mit, dass niemand ohne Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott jetzt und in Ewigkeit leben muss. Und dass niemand mehr dem Diktat des Satans folgen muss. Es ist ja immer wieder eine Frage, und die auch hier in der Apostelgeschichte eigentlich immer wieder zum Tragen kam. Wer entscheidet was? Kann ich nicht entscheiden, wie das Leben auszusehen hat? Es wurde immer deutlich, nein, du kannst es nicht entscheiden. Auch hier in Athen, ihr könnt das nicht entscheiden, sondern Gott hat für euch entschieden und ihr dürft euch ihm anvertrauen. Ansonsten entscheidet sich der Satan für euch. Er setzt euch Dinge vor die Nase, die ihr glauben sollt und ihr könnt euch nicht entziehen. Einem müsst ihr immer gehorchen, entweder dem Satan oder Gott. Ihr könnt kein eigenes Leben ohne Gott oder ohne Satan führen. Alle Menschen sind ja von Gott geliebt. Und diese Liebe ist ja offenbar geworden in Jesus Christus. Das verkündigte der Apostel Paulus. Und Gott sorgt dafür, dass die Menschen diese frohe Botschaft hören können und dass sie in die Gemeinschaft mit dem wahren Leben kommen können. Jetzt schon auf Erden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ist gegenwärtig und dann einst in Ewigkeit. Als der Apostel Paulus hier in Athen nun wartete auf Silas, Timotheus, die Mitarbeiter, ging er ja durch die Stadt und dann heißt es, ergrimmte er im Geist. Er ergrimmte. Nun, dieses Ergrimmen hat ja verschiedene Dimensionen. Man kann ergrimmen aus großem Mitleid. Man kann ergrimmen aus Zorn. Und beides spielt hier eine Rolle. Er musste sehen, wie geknechtet die Menschen sind. Er sah die Götzenaltäre. Und er sah auch die Menschen, die diesen Götzen dienten. Und er war böse, will ich mal sagen, über den Satan. Welche Vollmacht er hat, die Menschen zu quälen und die Menschen auf falsche Fährten zu führen. Und er grimmte im Geiste auch darüber, dass die Menschen ihm leid taten. Ach, dass sie doch alle an Jesus glauben wollten. Das ist das, was eigentlich ein Missionar ausmacht. Was ein Kind Gottes ausmacht, das in dieser Welt lebt. Es sieht beides. Es sieht die Knechtschaft der Menschen durch den Geist dieser Welt. Und zugleich hat das Kind Gottes ein Mitgefühl, dass doch alle das wahre Leben kennenlernen sollten. So ist es auch heute. Es schmerzte die Seele des Apostel Paulus, und so schmerzt es auch unsere Seele, das mit ansehen zu müssen. Wenn wir die Gefangenschaft der Menschen erkennen und sie können sich nicht daraus befreien, sondern nur Gott in Jesus Christus. Er ergrimmte im Geist. Wir lesen das bereits auch schon im 2. Mose 32. Da lesen wir ja, dass Mose, als er bemerkte, als er vom Berg Sinai, vom Horeb herunterkam mit den Gesetzestafeln, bemerkte er, dass der Satan es geschafft hat, dass das Volk sich einen goldenen Götzen gebaut hat. Sie tanzten vor diesem Götzen, sie opferten und sie aßen vor diesem Götzen. Und er grimmte so im Geist, dass er die Gesetzestafeln zerschmiss, auf die Erde warf und sie gingen kaputt. Ja, er war nicht nur böse jetzt in dem Stück über die Menschen, über das Volk, sondern er war traurig, dass die Vollmacht des Widersachers so groß ist, dass er dies Volk, was die Wunder Gottes gesehen hat, nämlich an dem Pharao in Ägypten und die gewaltige Kraft, mit der das gesamte Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt worden ist, durch das Rote Meer geführt worden ist, gespeist worden ist in der Wüste, plötzlich wieder sich ein goldenes Kalb machte. Dieses Ergrimmen war auch dort. Ich lese mal einige Verse, 2. Mose 32, zunächst Vers 19 und 20. Als Mose nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn. Im Übrigen, das Tanzen dann, ne, das findet ja man heute auch im christlichen Bereich statt, da tanzt man ja dann im Gottesdienst. Soll auch eine Form der Anbetung sein, ist aber keine Anbetung vor dem lebendigen Gott für wiedergeborene Kinder Gottes. Aber dort war es so, man tanzte für die falschen Geister. Das Tanzen, da entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Aber dieses Ergrimmen, das war nicht nur eine Seite, es gab ja auch die andere Seite, diese fürsorgliche Seite. Und das müssen wir hier bei Paulus sehen und das müssen wir auch hier bei Mose sehen. Vers 31 und Vers 32 im selben Kapitel lesen wir: Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünden. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Also dieses Ergrimmen und das erboste Sein ist auch eine Form der Fürsorge gewesen. Ich will, dass dem Volk geholfen wird. Paulus ging durch Athen, er ergrimmte im Geist. Er war traurig über die Vollmacht des Satans, die dort ausgeübt wurde über die Menschen. Und er war fürsorglich für die Menschen, um sie zu dem wahren Gott führen zu können. Beides muss auch unser Herz, das können wir aus dieser Apostelgeschichte lernen, bewegen. Wir neigen als Menschen oftmals ergrimmt zu sein über etwas und ablehnende Haltung einzunehmen, ohne zugleich Fürbitte zu halten und einzuladen. Wir sind nur auf Ablehnung dann gerichtet. Aber wir sollen auch ein Herz der Liebe haben und der Einladung für dieselben Menschen. Für dieselben Menschen. Auch wenn wir vielleicht auf die Obrigkeit schimpfen, die vieles falsch macht, sollen wir zugleich die Liebe haben, um für sie zu beten. Wenn wir nur einseitig sie ablehnen, dann sind wir nicht auf dem rechten missionarischen Pfad. Jesus selbst, von ihm steht geschrieben, er ergrimmte im Geist. Ich möchte es einfach so als Untermauerung für die Haltung des Apostel Paulus geben. In Johannes 11, da sehen wir auch unterschiedliche Arten von Ergrimmen im Geist. Einmal von der großen Traurigkeit, dass sich Menschen nicht helfen lassen wollen, dass sie nicht gläubig sind. Und zum anderen in der Fürbitte, dass ihnen geholfen würde. Es geht ja da um die Auferstehung oder Erweckung des Lazarus. Lazarus ist gestorben, Johannes 11, Vers 32. Nicht, wir wissen, da kam die Maria, die Martha zunächst erstmal und dann später Maria. zu Jesus und sagt, ach, wärst du doch hier gewesen, dann wäre das alles nicht passiert, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Und dann heißt es in Vers 32, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Es tat ihm leid, wie geknechtet die Menschen sind, wie geknechtet die Maria und die Juden waren, dass sie einfach über den Tod nicht hinaussehen konnten. Es tat ihm leid. Und dann sagt er, ja, wo ist er denn? Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sagten, komm, sieh, wo er ist. Und in Vers 35, und Jesus gingen die Augen über. Es tat ihm einfach leid, wie geknechtet die waren. Und das war bei Paulus auch so. Und das soll auch bei uns so sein. Und dann eben das andere, in Vers 37, da waren einige, die sagten, er hat den Blinden die Augen aufgetan, konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals im Geist und kam zum Grab. Und er sah wiederum diese Ablehnung der Leute, die Ablehnung gegen die wahre Hilfe Gottes. Also beides spielt hier eine Rolle, die Erkenntnis, die wollen einfach nicht sehen, was Wahrheit ist. Und auf der anderen Seite, sie sind eingeladen, ich will für sie beten. Beides gehört zusammen. Da fragen wir uns dann natürlich im Sinne auch hier der Apostelgeschichte, sind wir auch noch betrübt und mitleidig über die Knechtschaft, unter der unerlöste Menschen leben, die ja in Unwissenheit leben, die verführt werden, die abtrünnig geworden sind von dem, was sie vielleicht mal glaubten. Sie sind einfach dem Tode preisgegeben. Diskutieren wir mit ihnen, klagen wir sie an oder haben wir mitleidige Gedanken? Wenn wir mitleiden mit den Menschen des Unglaubens, dann werden wir rechte Missionare sein. Denn in Matthäus 9, 36 sagt der Herr, als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn. Also als er sah, wie sie so dahin lebten, vielleicht falsch dahin lebten, hat er sie innerlich nicht verurteilt und verdammt, sondern es jammerte ihn. Und ganz gewiss in diesen Gebetsnächten, von denen wir lesen, die Jesus Christus hatte, betete er für dies Volk, dass sie doch erleuchtet würden und erkennen, wer er ist. Paulus ließ der Götzendienst der Athener nicht gleichgültig, sondern zündete das Feuer des Zeugendienstes noch mehr an. Ein zweiter Punkt, Mission überall. Der Missionsauftrag Jesu macht nicht nur Halt vor einigen Menschen oder vor einigen Gruppen, um sie einzuladen, sondern der Missionsauftrag soll alle Schichten der Gesellschaft erreichen, alle Menschen auf der ganzen Erde. Deswegen heißt es, verkündigt das Evangelium aller Kreatur, nicht nur einigen kleinen Grüppchen oder Menschen, die im Moment gerade mal offen sind fürs Evangelium, sondern auch den anderen, die vielleicht jetzt noch feindlich dem Evangelium gegenüberstehen. So ging also Paulus in die Synagogen, um das Evangelium anzubieten und auf den Marktplatz, so wie wir auch auf den Markt Spandau. Ja, wir gehen auch auf den Marktplatz und er ging auch auf den Marktplatz und hat zunächst den Gottesfürchtigen das Evangelium gesagt, aber auch den Götzendienern das Evangelium gesagt, den Hohen und den Niedrigen. Alle Tage, haben wir gelesen, tat er das. Alle Tage. Alle Tage. Das bedeutet ja für uns, dass der Missionsauftrag nicht nur für bestimmte Zeiten vorhanden ist und bestimmte Situationen, sondern unser ganzes Leben umfasst. jeden Tag. Kinder Gottes stehen im Missionsauftrag, sei es am Herd, sei es beim Einkaufen, sei es beim Bettenmachen, sei es im Umgang in der Familie oder am Arbeitsplatz. Überall sind Kinder Gottes Missionare. Mit ihrem Leben in Wort, Werk und Wesen sind sie Missionare. Alle Tage bedeutet das. Wir haben also die beste Botschaft der Welt zu verkündigen, auch durch unser Leben. Manchmal kann man ja mit Worten nicht an die Menschen herankommen, auch besonders innerhalb der Familien oder der Verwandtschaft. Die wollen sehen. Die gucken, aha, so geht das lang. Das dauert manchmal recht lange, aber nach einigen Jahren sagen sie, wir haben immer geguckt und tatsächlich, da ist was Neues entstanden. Da haben Worte nicht gewirkt, da wirkte dann das Leben. Wir werden beobachtet, wir sind Missionare. Anfechtung helfen immer. Anfechtung sind nicht nur dazu da, dass wir traurig werden oder dass wir dadurch matt werden, sondern Anfechtungen öffnen uns Türen. So auch hier in Athen. Die Schüler der griechischen Philosophenschule widerstanden ja dem Zeugnis des Paulus von der Auferstehung Jesu. Doch was geschah? Dadurch wurde dem Apostel noch mehr Raum geöffnet, um diese Lehre zu erklären. Erst der Widerstand. Ja, nun wollen wir doch aber mal hören, was du da zu sagen hast. Ja, wäre er gleich am Widerstand hängen geblieben am Anfang? Ja, dieser Schwätzer, dieser Lotterbube, wie es heißt, oder diese Samenkörner-Aufleser. Das ist alles in diesem Wort mit drin, ja? Wäre da stehen geblieben, dann hätte er kehrt gemacht und wäre weggegangen. Aber so, er ließ das alles an sich herankommen. So, nun haben sie gesagt, naja, nun erzähl mal, was du uns mitzuteilen hast, ja? Und führten ihn dann zum großen Gerichtsplatz, zum Areopag und eine wichtige Stätte. Und da sollte er nun weiter berichten, was er wusste. Die Unwissenden, sie dachten nämlich, die Philosophen, er sei ein Unwissender. Aber dabei waren sie die Unwissenden, denn Kinder Gottes sind Wissende. Sind Wissende. Ich nehme mal zwei Bibelverse, 1. Korinther 1, Vers 20 und 30. Da steht Folgendes. Einmal die Frage, wo sind eigentlich die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Die sind gar nicht die Wissenden. Und dann in Vers 30 heißt es hier, in Jesus Christus seid ihr zur Weisheit, er ist euch zur Weisheit gemacht, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. In ihm ist die absolute Weisheit und Johannes schrieb in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, Vers 20, ihr habt die Salbung empfangen, ihr wisst alles. Ihr wisst alles. Das ist die Weisheit. Und die Philosophen dachten, ja, sie sind die Wissenden und Paulus ist der Unwissende. Dabei war es genau umgekehrt. Und Paulus nutzte aber diese Anfechtung, das Evangelium zu begründen. Was lehrten eigentlich die Philosophen damals? Das war so 4. und 3. Jahrhundert, wo diese Philosophengruppe dort agierte. Die Epikureer, das waren ja die Jünger von Epikur, sie lehnten das verständige Suchen nach der Wahrheit ab und hielten dies für hoffnungslos. Stattdessen suchten sie die Wahrheit in der Lust, in der Erfahrung. Das ist Wahrheit. Ich probiere was aus, alles, und was ich da ausprobiere und ich empfinde es für gut, das ist wahr. Also nicht vom Denken her die Wahrheit finden, sondern aus dem Ausprobieren des Lebens. Die Stoiker dagegen waren Nachfolger von dem Philosophen Zeno. Sie suchten nach menschlicher Selbstzufriedenheit, übten eine strenge Selbstzucht und suchten die Abgleichung und Solidarität mit dem ganzen Menschenrasse. Sie versuchten also, über die Gedanken ein Leben des Friedens sich einrichten zu können. Und die anderen versuchten es über Lebenserfahrung, nicht? Gott und sein Heil lässt sich aber weder über den Verstand noch durch Lebenserfahrung einnehmen, sondern nur durch Glauben. Nicht nach dem Spruch der Freidenker, anlässlich auch der Französischen Revolution, Einheit, Freiheit, Brüderlichkeit, dann ist alles wunderbar, alles paletti, da geht's nicht, sondern durch Glauben an Gott, allein durch Glauben an die Gnade Gottes in Jesus Christus, da offenbart sich das neue Leben. Denn er, der Herr, hat den Bann über die Sünder, den Bann, den der Satan ihnen aufgelegt hat durch die Sünde, gebrochen durch sein Leiden und Sterben am Kreuz auf Golgatha. Was dem Menschen also unmöglich war, das tat Gott selbst für den Menschen. Das ist Evangelium. Und das wollte nun der Apostel Paulus auch den Philosophen deutlich machen. Lesen wir nochmal dazu Römer 8, Vers 3 bis 4a. Da steht, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Das tat Gott. Und in 2. Korinther 5, Vers 19 lesen wir das ja auch, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte und das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Er selber, ja? Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also Gott selber machte das und nur durch den Glauben an diese Tat Gottes kann das neue Leben empfangen werden. Nicht durch Denken, auch nicht durch Erfahrungswerte des Lebens. Paulus ließ sich durch die spöttischen Reden der Philosophenschüler nicht entmutigen, sondern predigte diesen gekreuzigten und vom Tod auferstandenen Christus. Und wir lesen ja auch wiederum im 1. Korinther 1, nicht? Das war den Juden ein Ärgernis und den Griechen war es eine Torheit. Viele Griechen sagen, das können wir nicht denken, das stimmt einfach nicht. Aber Paulus hat es ihnen vorgestellt. Und dann, eben wie ich schon einleitend sagte, die Menschen sind oft auf stets Neues aus. Die Athener waren immer zu haben, wenn sie das Gefühl hatten, was Neues zu hören. Sie waren nämlich nicht etabliert im Frieden, nicht etabliert in dem Bewusstsein, ewiges Leben zu haben, bei Gott zu sein. Darum mussten sie immer neue Erfahrungen sammeln. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Und es geht ja leider manchmal auch den Christen heute so, was sammeln sie und was schreiben sie für Bücher und sammeln Erfahrungen, statt einfach in dem Leben zu bleiben, was sie durch Gott und Jesus bekommen haben. Das genügt. Das genügt, da braucht man nichts mehr dazu. Und wir haben die Garantie gekriegt durch den Herrn, der Geist Gottes in uns wird uns leiten in alle Wahrheit. Das heißt also, wenn ich morgen noch lebe, wird mich morgen der Geist Gottes auch leiten. Muss ich heute gar nicht wissen, wo es morgen lang geht. Sondern ich werde dann geleitet. Und das ist Frieden und Ruhe. Da brauche ich gar nicht spekulieren, was passiert hier alles in der Welt und weiß ich was, ja. Das macht ja nur Unruhe, diese Spekulation. Ich darf im Frieden bleiben. Heute lebe ich in Christus. Der Herr wird mich auch weiter führen. Aber sie wollten, die Athener, immer was Neues hören. Sie suchten Neues, um irgendwie die Wahrheit zu erkennen. Denn sie waren ja beraubt von der Wahrheit. Beraubt. Sie kannten Gott nicht. Und sie kannten das Leben, das Gott geschenkt hat, in Christus nicht. In 1. Timotheus 6 lesen wir mal, Vers 3, 1. Timotheus 6. Wenn jemand anders lehrt, schreibt hier der Apostel Paulus an Timotheus, und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen, der weiß nichts, er hat die Seuche der Fragen, er will immer was Neues, ja, der Wortgefechte. Und daraus entspringt Neid, Hader, Lästerung und Argwohn. Das ist so, wenn man das Leben aus Jesus nicht in einem wirken lässt. Dann kommt Schulgezänke solcher Menschen, sie haben zerrüttete Sinne und sie sind der Wahrheit beraubt. Und das war hier auch in Athen so, Wahrheit beraubt. 2. Timotheus 4 lesen wir noch dazu, Vers 3b, 2. Timotheus 4. Sie laden sich dann Lehrer auf, nach denen es ihnen gelüstet, nach denen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Das ist der Mensch, der ohne Führung durch den Heiligen Geist lebt. Und das geschieht ja auch unter dem Deckmantel des Christentums. Jetzt gerade im Lazarus, das will ich mal so anfügen, sprachen wir wieder über Zachäus. Über Zachäus, der sich ja auf einen Maulbeerbaum flüchtete, aber er war da nicht verborgen. Jesus sah ihn, weil Gott ja alle Dinge sieht. Ne? Ja, komm mal runter von dem Baum. Der trug einen Namen, der seinem Leben völlig entgegengesetzt war. Denn Zachäus, das ist der griechische Name von der hebräischen Wurzel Zakai, heißt unschuldig. Und dabei war er sehr schuldig, der Zachäus. Der hat andere gestohlen, betrogen. Und das quälte ihn, darum kam er dann zu Jesus. Ja? Und dann sagte ich auch unter anderem, so geht es, manche tragen den Namen Christ, aber sie sind gar keine Christen. Sie haben den herrlichsten Namen über sich ausgesprochen, aber ihr Leben ist ganz anders. Sie sind von der Wahrheit entfremdet. Eins lernen wir noch aus diesem Abschnitt, und ich komme da zum Schluss. Jede Gelegenheit ist recht und richtig zur Mission. Paulus ließ es zu, dass er auf diesen Marshügel geführt wurde. Er wurde extra zu dem Gerichtsplatz dorthin gebracht, der Akropolis dort, und sollte nun Rede und Antwort stehen. Er ließ es zu, jede Situation nahm er wahr, um den Namen Jesu Christi zu verkünden, in dem allein das Heil ist, so wie es Petrus auch ausgerufen hat nach Pfingsten. Es ist kein anderer Name dem Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie sollen selig werden. Kein Name, egal wie er der auch heißt, außer in dem Namen Jesu Christi. Wer also Verbindung zu dem lebendigen Gott braucht, muss zu Jesus kommen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, auch wenn viele davon sprechen, wir haben ja alle einen Gott. Es mag sein, dass man darunter meint, wir haben alle einen Schöpfer. Das ist wohl wahr. Aber wie kommt man zu dem Schöpfer? Nur durch Jesus Christus. Durch keinen anderen Namen. Alle anderen Namen sind Verführer, sind falsche Propheten. Und so ließ der Apostel Paulus diese Situation zu. Man führte ihn dort zum Marshügel. Und er ließ sich auch dahin führen und dahin bringen, um jetzt Jesus zu verkündigen. Es war ja der oberste Gerichtshof, der dort tagte und immer Urteile fällte über die Meinungen der Menschen und über die Taten. Und jetzt sollte hier an dem Ort Gottes Urteil gefällt werden, über die Sünde deutlich gemacht werden und zugleich die Rettung von der Sünde und von dem Tod. Es wurde also deutlich, was der Apostel später auch an Timotheus schrieb, und da können wir doch mal aufschlagen, 2. Timotheus 4, ab Vers 2. Hier wurde genau das deutlich, das hatte er da gemacht. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, auch wenn sie dich auf den Marshügel führen. Ja, predige, steh dazu, weise zurecht, ruhe, ermahne mit aller Geduld und Lehre, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Also eine Zeit, wo du nicht mehr auf dem Marshügel dort stehen kannst. Ja, deswegen nutzt die Gelegenheit, die dir geboten wird. ärger dich nicht über die Leute, die dich jetzt verspotten und sagen, du Lotterbube, sondern wenn du als Lotterbube auf Marshügel geführt wirst, dann sage das Evangelium. Bleib nicht daran stehen, dass sie dich zunächst geschmäht haben. Das heißt also, selbst die Anfechtung dient zum Guten. Die Anfechtung auch in dieser Welt öffnet uns Türen zum Zeugnis. Und das meint der Apostel auch im Kolosser 4, Vers 5, kauft die Zeit aus. Das heißt, nutzt auch die schwierigen Situationen, um zu zeigen, Jesus ist der Herr. Er hat unser Leben unter seine Führung genommen. Und wir sind gesichert in ihm, jetzt und in Ewigkeit.